Die 15. Nationale Ausstellung der Erfindungen und neuen Techniken wurde am 28. Juli im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang abgeschlossen. Chun Kwang-ho, Stellvertreter des Kabinettsvorsitzenden, Funktionäre der betreffenden Bereiche, Wissenschaftler, Techniker und Erfinder nahmen an der Abschlussfeier teil. Auf der Abschlussfeier wurde das Ergebnis der Jury veröffentlicht. Den mehr als 80 Personen wurden die Goldmedaille und die Erfindermedaille und Urkunde von der Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums verliehen. Die Einheiten, Wissenschaftler, Techniker und Werktätigen, die hochgeschätzt wurden, bekamen Pokale, Medaillen, Urkunden und entsprechende Preise.